Vor kurzer Zeit war ich noch allein. Ich wusste noch nicht, was es heißt, glücklich sein. Aber dann kamst du. Du lächeltest mir zu. Alles war vergessen vor dem Nu. Immerzu träum ich von dir. Fühl dein weiches Ohr. Lass mich nie.